Ja, was soll ich dazu sagen? Es zeigt zunächst die Diskrepanz zwischen Kunst und Rezipient. Das war wahrscheinlich auch die Intention. Aber ich glaube, ich kann dazu am wenigsten sagen, weil ich kenne den Text und ich kenne die Leute aber nicht, die da sprechen. Ich weiß nur, dass das eine Zufallsauswahl war. Das sind Leute, die auf dem Bahnhof Zoo herumliefen. Wohnungslose und Passanten. Es gibt ja auch noch eine Anmerkung zu diesem Text von Heiner Müller. Ich will mal den letzten Satz vorlesen. Oder vielleicht auch, das ist eine kurze Stelle, man kann das ganz lesen. Der Text braucht den Naturalismus der Szene. Verkommenes Ufer kann bei laufendem Betrieb zum Beispiel in einer Piepshow gespielt werden. Medea-Material an einem See bei Strausberg, der ein verschlammter Swimmingpool in Beverly Hills oder die Badeanstalt einer Nervenklinik ist. Wie Mauser eine Gesellschaft der Grenzüberschreitung, in der ein zum Tod Verurteilter seinen wirklichen Tod auf der Bühne zur kollektiven Erfahrung machen kann, setzt Landschaft mit Argonauten die Katastrophen voraus, an denen die heutige Menschheit arbeitet. Der Beitrag des Theaters zu ihrer Verhinderung kann nur ihre Darstellung sein. Ich bin weder Musikwissenschaftler noch besonders musikalisch. Ich habe mir das angehört und ich bezweifle offen gesagt, dass ein normaler Bürger bei uns oder die Jugend eine Beziehung dazu hat. Es fängt vielleicht damit an, dass die Argonauten und das menschenverschlingende Ungeheuer Meer, das ja da so in diesen Untertönen grollt, natürlich auch wissensmäßig gar nicht bekannt sind. Also um die Assoziation zu haben zwischen dem Wort Argonauten und der Musik, Argonauten der Musik, muss man das ja eigentlich wissen. Und deshalb glaube ich, ist das sehr schwer verständlich. Und selbst wenn man das nun weiß, dann ist immer noch die Frage, was damit eigentlich ausgedrückt wird. Ich sage ausdrücklich nicht ausgesagt, sondern ausgedrückt wird. Das ist für mich auch noch offen. Aber bitte sehr, also ich bin wirklich in Fragen moderner Musik weder ein Sachverständiger, noch habe ich sicher ein entsprechend entwickeltes Gefühl dafür. Ja, aber würde man Bildung als Voraussetzung für Produktion von Kunst Sie sagen es. fordern, das wäre das Ende der Kunst. Es sei denn, es sind anerkannte Metaphern. Also wenn in dieser Runde ein Maler wäre, hätte er sofort viele Einwendungen. Wobei die Frage ist, was sind in der Gegenwart anerkannte Metapher, ja? Wo man selbst die Grundgeschichte der Bibel nicht mehr als bekannt voraussetzen kann. Aber trotzdem bin ich also hier Trotzdem sehr sind viel sie da und optimistischer. sind sie wieder da in der Malerei. Aber schauen Sie, der größte Teil der Kunst beschäftigt sich mit Mythen, ganz gleich welcher Art. Und wer kennt heute noch die Mythen? Wo werden sie gelehrt? Wo hat ein junger Mensch die Möglichkeit, solche in Erfahrung zu bringen? Ja, es gibt ein schönes Argument von Brecht dazu. Er wurde gefragt in einem Foyergespräch, in einer Diskussion, nachdem einiges erklärt worden war, was in der Aufführung beabsichtigt ist, was da gezeigt ist. Ja, glauben Sie, dass man das alles sehen kann, wenn man das einmal sieht? Sie haben daran 2 Monate gearbeitet oder 3 und Sie haben das geschrieben und Sie sehen das alles da und wir sehen einmal eine Aufführung. Und sagte Brecht, wenn Sie das bei einer Aufführung nicht begreifen, dann müssen Sie eben nochmal reingehen. Dann sagte ihm jemand, wir haben nicht so viel Zeit und es ist auch eine Geldfrage. Und dann sagte Brecht, dann müssen Sie eben die Gesellschaft dahingehend verändern, dass Sie das Geld und die Zeit haben, um so oft reinzugehen, damit Sie es mitkriegen. Das ist, glaube ich, die beste Antwort. Also ich habe dem Stück mit großem Interesse zugehört. Das ist für mich das Gegenstück zum Schenker. Also so aus einer ganz anderen Generation heraus ein ähnliches Gestaltungskonzept. Und ich glaube nicht, dass junge Leute sich damit schwer tun, weil sie sind ja unglaublich geübt in nonverbaler Kommunikation. Ja, sie hören also am Anfang ein paar tiefe, verrückte Töne, die interessieren sie schon. Und dann hören sie mal grob gesagt ein paar Leute, die sich mit einem schwierigen Text ein bisschen dumm anstellen. Ich bin sicher, dass spätestens an dieser Stelle jugendliche Hörer in dem Stück drin sind und damit auch alles andere, sagen wir mal, vielleicht rezipieren können, obwohl sie nach wie vor am Schluss immer noch nicht wissen, was die Argonauten sind und welche Rolle das Meer spielt. Trotzdem werden sie ein Erlebnis sicherlich haben. Ja, ich habe eine solche Erfahrung gemacht jetzt mit dem Heiner Goebbels, der hat einen Text von mir aus einem Stück, der Auftrag. Es ist ein längerer Prosatext oder ein innerer oder äußerer Monolog, wie man will. Daraus hat er ein einstündiges Rockkonzert gemacht. Und ich bin da auch mit aufgetreten als Popstar, also zum ersten Mal in meinem jungen Leben. Das war in Leipzig. Ja. Auch in Leipzig, ja, von Leipzig bis Brüssel. Und das war schon sehr merkwürdig, also ein ganz anderes Publikum, als ich gewöhnt bin. Und also kein Theaterpublikum, ein junges Publikum, das da hingeht, im Wesentlichen um die Musik zu hören. Und da gab es eine ganz andere Aufmerksamkeit auf den Text, weil die sind nicht gewöhnt, solche Texte in so einem Zusammenhang serviert zu kriegen. Und das war was Neues für die und das war überraschend. Und es war auch deutlich bis, also Straßburg und Brüssel und Zürich und Wien, dass auch der Humor in den Texten, den das Theater selten entdeckt, von diesem Publikum viel schneller wahrgenommen und entdeckt wurde. Glaube ich, ja. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Weil eben nicht so belastet mit einschichtigen Verfahrensweisen. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil zum Beispiel auch die Musik da einfach ein Mittel ist. Und das muss nicht Popmusik sein, allein dieses Ich, das da erzählt, das da redet, darzustellen als ein kollektives Ich. Also ich sage Text, ein Sänger singt den Text, der singt ihn dann Englisch, der singt ihn mal Portugiesisch, eine Strecke. Ein Sprecher, war mir Sprechgesang, übernimmt Teile des Textes, sodass von vornherein klar ist, ein kollektives Ich erzählt. Mhm. Das Theater hat es da viel schwerer, das darzustellen. Mhm. Ein Chor ist kein Ersatz dafür. Mhm. Ich glaube, diesen ganzen letzten Teil sind wir bei einem der nächsten Gespräche in Ihrem Musikclub gewesen. Also das ist nun wirklich, das ist etwas völlig anderes. Mhm. Nicht? Mhm. Diese ganze letzte Sache. Ich weiß Sache. Nicht ganz. Wir können mit einiger Mühe natürlich eine Klammer finden. Und die finde ich auch wichtig. Das hat zu tun mit dem Problem der Selektion, dass wir loswerden müssen auf allen Gebieten. Also das, die Ausschließung. Die Ausschließung von zum Beispiel, dass auch Kultur, der Kulturbegriff ist im Allgemeinen immer noch so, schon die Trennung in U und E in der Musik. Ist eine Ausschließung. Man schließt aus dem Konzertsaal die Leute aus, die in ein Rockkonzert gehen und umgekehrt. Und das hat das sehr entfernt mit dem Thema zu tun, glaube ich. Die Beantwortung einer Frage im Anschluss an das, was Heiner Müller gesagt hat, und eine Frage, die ja hier aufgeworfen ist. Kann Kunst, speziell die Musik, wirklich solche Dinge wie Auschwitz nur beschreiben? Oder gibt es Möglichkeiten, dass Kunst so aktiv auf den Hörer einwirken kann, dass es einen Beitrag dazu leistet, solche Dinge zu verhindern? Ist das möglich? Nein, das ist, glaube ich, eine Illusion. Ich weiß nicht, wer war das, glaube ich, Heidrich oder Kaltenbrunner? Das war ein großer Orgel. Spieler und er liebte Bach und alles, was schön und groß ist auf dem Gebiet. Das hat ihn überhaupt nicht gehindert, all diese Verbrechen zu organisieren und Mit der Meinung bin ich nicht. Nein, am besten will nicht. Und natürlich hat ihn das nicht gehindert. Und natürlich gab es im Ersten Weltkrieg den Soldaten mit Rilke im Tornister oder mit dem Faust im Tornister. Das war immer so. Das heißt, Kunst ist natürlich missbrauchbar. Das ist vollkommen klar. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es ja bei der Nazi-Barbarei um eine Stufe ging, bei der jede Frage Moral, Ethik und Sitte einfach gestrichen wurde. Also es war keine Heuchelei. Es war das Bekenntnis zur nackten Brutalität, zur nackten Barbarei, laut und deutlich gesagt. Und das ist immerhin in der Form dann doch trotz Nietzsche in der deutschen Geschichte und deutschen Geistesgeschichte etwas Neues gewesen. Und ich bin natürlich doch der Meinung, dass schon allein die Humanität eine Kontrastellung hat zu dem, was da geschehen ist. Von Humanismus gar nicht zu sprechen, von weiteren Dingen gar nicht zu reden. Die einfachste Menschlichkeit. Und dass nun die Musik zur Erziehung der Gefühle beitragen kann. Also das steht doch zweifelsfrei fest. Dass dann bei einigen pervertierten Leuten, also ich meine beim Heidrich oder anderen, das in dieser Weise missbraucht wird, gut. Also die Kunst kann nicht jeder erziehen. Aber sie kann doch natürlich Gefühle und innere Einstellungen in ein, ich spreche jetzt ausschließlich von der Musik, die den geringsten Informationscharakter, direkten Informationscharakter hat von allen Künsten, aber dass sie dazu viel beitragen kann, also das halte ich doch für außerordentlich wichtig. Also in der alten deutschen Arbeiterbewegung zum Beispiel war eigentlich bei allen führenden Genossen ein ganz enges Verhältnis zu Bach und zu Händel da. Und das ist nicht zufällig. Ebenso wenig wie das Verhältnis zu Beethoven nicht zufällig ist. Also das würde ich doch sagen. Albrecht Dümling, entartete Musik, das war ja die Ausstellung, die Sie rekonstruiert haben. Ich glaube, hier gibt es Parallelen zu dem, was Klaus Güsi gesagt hat, Erziehung der Gefühle durch Musik. Heiner Müllers Gesamtwerk würde bestimmt während dieser damaligen Zeit unter dem Begriff entartete Kunst gefallen. Und manche Künstler haben sich sogar darüber erregt, dass sie nicht auf die Listen kamen der Nazis. Die wollten, dass ihre Bücher auch verboten werden oder ihre Kunst. Entartete Musik. Ich kann mich an einen Satz von Heinrich Strobel erinnern, der auch diese damalige Ausstellung besucht hatte in den 30er Jahren und festgestellt hat, dass die Leute, als sie Songs aus der Dreigroschenoper hörten, sehr fröhlichen Gemütes zuhörten. Wann? In 38. Ja. Es strömten gerade, das war ja das, was die Nazis so aufgeregt hat, dass dann die Leute herbeigeströmt haben, übrigens auch zu der Ausstellung Entartete Kunst, viel mehr als in die offiziellen Propagandaausstellung der guten deutschen Kunst. Es sind Normen aufzustellen von Musik, wobei das Humanistische bewusst ausgeschaltet war zugunsten eines Heldischen. Schon die Dissonanzen waren dann störend. Also es wurde eine bestimmte Wirkungsweise von Musik eigentlich gefördert. Es gab damals bei den Reichsmusiktagen 1938 eine Rede von Goebbels mit den 10 Punkten deutscher Musik. Wenn man das dicht durchliest, also Musik muss melodisch sein, muss das Herz erheben. Aber das Ausschlaggebende war dann eigentlich doch die rassische Zugehörigkeit der Musiker. Also ich habe dann auch eigentlich geschaut, welche Kriterien hat Ziegler für Musik. Und es war ja durchaus auch möglich, in begrenztem Maße eine Musik in der Stravinsky-Nachfolge zu spielen oder sogar auch Zwölftonmusik. Ich denke an Paul von Klenau. Wenn solche gemäßigte Zwölftonmusik von Paul von Klenau und Winfried von Zillig die entsprechenden heroischen Texte hatte, konnten solche Opern aufgeführt werden. Also das Entscheidende war immer die Rassenzugehörigkeit und die Beschriftung durch einen Text. Für Peter Gerd und mich war es wichtig, auch aktuelle Aspekte bei dieser Verfolgung von sogenannten Entarteten von Kunst, die aus der Norm herausfällt, aufzuzeigen. Wir haben deswegen auch zum Beispiel Komponisten befragt, ob sie heute irgendwelche Möglichkeiten sehen, eine Verbindung zur Gegenwart herzustellen mit dem Begriff entartete Musik. Und ganz interessant oder wichtig fand ich eigentlich dann eine Antwort von Wolfgang Riem, der schrieb, ich bin sicher, auch heute hätte eine Ausstellung entartete Kunst oder entartete Musik sofort Fürsprecher und vor allem Publikum. Es ist aber nicht die Schuld derer, die keine Kriterien haben, wenn man sich ihrer Kriterienlosigkeit bedient. Und vor allem heute läuft die Denunziation wesentlich subtiler. Durch die kommerzielle Machtposition des Artigen muss eine Kampfadresse an irgendein Entartetes gar nicht mehr artikuliert werden. Die Selektion funktioniert bereits freiwillig. Die zu Rezeption fähigen Menschen werden so lange auf qualitativ Niederstehendem beklebt, bedröhnt, beschossen, bis sie das auch wollen, was ihnen gewährt wird. Somit ist es gelungen, das Sensorium für anderes lahmzulegen. Wenn anderes nicht mehr wahrgenommen werden kann, muss es auch nicht mehr denunziert, verboten, verbrannt werden. Es stellt kein Potenzial mehr dar, das aus Machthabers Sicht gefährlich sein könnte. Die freiwillige Selbstkontrolle, die zum Beispiel im medialen Vervielfältigungsbereich für musikalische Kunst, vor allem auf dem Tonträgermarkt, heute herrscht, ist die Spitze eines Eisbergs, dessen Kältepotenzial weiter bewirkt, dass Kriterien und vor allem sinnliche Lust am Kennenlernen des anderen gar nicht mehr aufkommen. Provokant formuliert, der Begriff Entartung wird heute nicht etwa deswegen gemieden, weil wir so demokratisch, liberal, offensinnig, geschichtsbewusst etc. geworden wären, sondern weil er nicht mehr angewendet werden muss. Ich halte das für einen sehr wesentlichen Text von Wolfgang Riem und ich glaube, das könnte man auch anwenden auf was wir gerade gehört haben von Heiner Goebbels, dass er versucht wirklich aus den Hörgewohnheiten auszuspringen, bewusst zu provozieren, auch die Neuartigkeit dieses Textes. Ich finde das ganz interessant, das Zitieren jetzt, weil was Kunst auf jeden Fall kann, ist stören. Und das sollte sie auch. Also den Konsens stören, der sich immer wieder schließt über den Wunden, bevor sie vernarbt sind und bevor man sie überhaupt wirklich behandelt hat. Mir fällt noch was anderes ein, was ich eigentlich ein bisschen gegen dich sagen wollte. Das ist aber eine andere Diskussion. Für mich ist eine Aufgabe von Kunst vielleicht auch jetzt, die Begriffe Humanität, Humanismus, nicht mehr einfach als gegeben zu nehmen. Also nach Auschwitz kann man das nicht mehr als gegeben nehmen. Man kann es auch nicht mehr so, oder ich kann es nicht mehr verwenden, ohne sie in den Kontext zu stellen und zu untersuchen, was heißt das heute? Es heißt heute was anderes als vorher. Ja. Das wäre so ein Punkt. Und, aber wieso gegen mich? Nein, ich habe keine andere Meinung. Nein, okay. Bloß, weil du die Begriffe für mich im Moment noch etwas zu geläufig eingesetzt hast. Und damit habe ich ein Problem. Wenn, zum Beispiel, wenn man auf die älteste oder eine der ältesten Definitionen zurückgeht, was ist der Mensch, also Aristoteles, das politische Tier, wobei damals schon klar war, die Sklaven waren nur Tiere, denen fehlte das Adjektiv. Das war schon mal die Voraussetzung. Aber heute ist das politische Tier ja, hat einen anderen Charakter. Und da hängt eine Industrie dran. Und Auschwitz ist ja ein Industrieprodukt auch. Das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Bevor wir unseren Radio DDR Musikclub beschließen, will ich nochmal alle Kollegen, die hier im Kreise sitzen, fragen, weil da auch Begriffe fielen wie Selektion, Selektierbarkeit, Toleranz und Fragen gestellt wurden, was zu tun ist in Gestalt von Kunst, Kunstvermittlung, Kunstprozessen überhaupt. Will ich die Kategorien benutzen, Vernunft und Verantwortung, wie das jeder sieht im Zusammenhang mit unserem Gegenstand, mit unserem Thema, auch zur Frage, warum Kunst nach Auschwitz notwendig ist? Ja, ich würde darauf bestehen, dass die Kunst überflüssig ist. Das muss sie auch bleiben. Brecht hat es schon mal ähnlich formuliert, weil der Überfluss ist notwendig, damit das Leben attraktiv wird. Überfluss oder der Luxus macht das Leben attraktiv. Und das ist, würde ich sagen, die Hauptfunktion von Kunst, das Leben attraktiv zu machen. Zu sagen, ja, bei dem Wortstuhl Überfluss und überflüssiger, ja, sehr, sehr gut. Aber vergiss bitte nicht, dass Millionen von Menschen die Kunst brauchen. Sie in ein Lebensbedürfnis ist. Und keine Spielerei und kein Luxus am Rande. Du meinst das auch gar nicht. Aber man könnte das so auffassen. Das wäre natürlich ein großer. Nein, ich meine, Kunst ist nicht berechenbar. Hm? Und nach Nützlichkeitskategorien, man kann sie nicht berechnen nach Nutzen oder Schaden. Hm? Das liegt auf einer anderen Ebene.